Im vergangenen Vaterländischen Befreiungskrieg zerstörte und raubte der US-Imperialismus in der DVK rücksichtslos die nationalen Kulturerbschaften statt Schätze der koreanischen Nation. Die meisten Tempel in Korea, wie Tempel Bochon im Gebirge Myeongyang und Tempel Chang'an und Sinje im Gebirge Kumgang, wurden durch die barbarische Bombardierung durch die US-amerikanischen Luftpiraten zerstört und viele Erbstücke verbrannt. Insbesondere legten die US-Imperialisten den Tempel Yuzhong, den größten von vier berühmtesten Tempeln vom Gebirge Kumgang und das Zentrum der mehr als 60 Tempeln im Gebirge, in Schutt und Asche und zerstörten durch eine intensive Bombardierung 50 gigantische und prächtige Gebäude im Tempel Sogang von Gosan. Und der Buddha aus Gold im Tempel Yongmyong auf dem Berg Moran, der Buddha im Tempel Songbul auf dem Berg Zhongbang und weitere Erbstücke in den Tempeln wurden von den Aggressoren geraubt. Die barbarischen Amerikaner groben sogar die drei Gräber von Kangso aus, die zu den Stadtschätzen Koreas zählen, verwandelten diese in ihr Lagerhaus und benutzten die alten Gräber im Kreis Yonggang als Gefängnis. Und sie schleuderten in die alte Grabstätte von Anak im damaligen Bezirk Hwanghae die Handgranaten und warfen darauf auch die Bomben ab. Außerdem sind viele historische Städte, darunter der Pavillon Pubyok von Pyongyang, das Haus Dongmyong von Songchon, die Halle Buyong von Haezu, das große Südtor von Kaesong und der Pavillon Gyeongsi, das Kanghwa-Tor und der Glockenturm Bosin von Seoul und die Festung Suwon von Suwon spurlos verschwunden. Die US-Imperialisten, die während des zeitweiligen strategischen Rückzuges den nördlichen Teil Koreas besetzten, zerstörten alle 6 Geschichtsmuseen in Pyongyang, Wonsan, Hamong, Haezu und den weiteren Orten und raubten hier zehntausende Kulturerbschaften, einschließlich der über 6700 wertvollen historischen Erbstücke, die in den Museen aufbewahrt waren, und verbrannten die historischen Dokumente. Und sie zerstörten und plünderten im Museum des Königsschlosses Gyeongbok von Seoul etwa 1200 Stück und im Kunstmuseum des Schlosses Doksu rund 6000 Erb- und Ausstellungsstücke.